WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere vorletzte Sendung in diesem Jahr. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Also ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050. Hier ist die erste Anruferin. Und die erste Anruferin heißt Helga und ist 77. Guten Morgen. Guten Morgen, lieber Domian. Guten Morgen, liebe Helga. Domian, ich möchte gleich zu Anfang unseres Gespräches sagen, dass ich das als diese Sendung als ganz tolle Einrichtung des WDR empfinde. Dankeschön. Und dass es ganz toll ist, mit dir über Gott und die Welt reden zu können. Ja. Das dazu. Haben wir gestern auch gemacht, über Gott und die Welt gesprochen. Genau, deswegen sage ich das auch nochmal. Ja. Dankeschön. Rufst du denn auch noch zum Thema von gestern an oder hast du ein anderes Thema? Nein, ich habe ein anderes Thema. Okay. Ich habe mein ganz persönliches Thema und zwar geht es bei mir um Suizid. Ja. Suizid und dann in dem Zusammenhang natürlich Sterbehilfe. Mhm. Das hattest du ja auch schon mal in einer der Sendungen. Einige Male schon, ja. Ja, angesprochen. Und vorhin war es auch bei Markus Lanz wieder von dem Schneider. Ja, der Schneider. Ehemalige EKD-Vorsitzende genau, war dort. Genau, auch wieder Thema. Mhm. Und ich habe einfach gedacht jetzt, weil mit dieser Sterbehilfe, das ist also sehr problematisch. Und ich bin auf dem besten Weg dazu, Suizid zu begehen. Warum? Weil ich einfach, mein Leben ist durch eine Herz-OP. Ich habe vor 4 Jahren habe ich neue Herzklappen bekommen, bin nach wie vor dann weiter herzkrank geblieben, aber ich habe während oder kurz nach der Operation einen Schlaganfall gehabt und diese Folgen von dem Schlaganfall, die sind so groß, dass ich also sehr behindert bin im Alltag. Wie ist deine Behinderung? Beschreib sie mal kurz. Das ist also so, die linke Seite, der linke Arm ist vollkommen gelähmt und die Hand auch mit den Fingern. Ich kann also den Arm überhaupt nicht mehr einsetzen. Ich habe für den Alltag nur den rechten Arm zur Verfügung. Kannst du noch gehen? Ja, gehen kann ich wieder. Das habe ich in der Reha dann wieder gelernt. Lebst du alleine? Ja, ich lebe alleine. Hast du Kinder? Nein. Nein, leider nicht. Nein. Wie lange lebst du schon alleine? Och, das sind jetzt schon 20 Jahre, ja. 20 Jahre? Ja, sind es schon. Was hast du gerade gesagt, dass du darüber nachdenkst oder kurz davor bist, dich zu töten? Ja. Hast du konkrete Pläne? Ja, also es wäre wahrscheinlich schon längst passiert, wenn ich nicht die Angst davor hätte, dass es mir nicht richtig zu 100% gelingt, weil es ja nicht so einfach ist. Ich habe keine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, in die Schweiz oder nach Holland, um da Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Ich muss mich also auf mich verlassen, auf Medikamente, die ich dann einnehme. Und bislang hat mich die Angst davor abgehalten, dass das zum Schluss nicht 100% wirkt und ich dann eventuell noch mehr geschädigt aufwache und in ein Heim muss. Also genau, die Gefahr besteht natürlich, dass es dann noch viel schlimmer wird. Genau. Du hast jetzt keinen konkreten Plan, in einem halben Jahr oder so mache ich das. Nee, das kann ganz kurzfristig passieren, weil ich doch Tage habe, da kämpfe ich mich wirklich von morgens bis zum Abend durch und bin dann also, und natürlich auch depressiv, weil es ist so, weißt du, ich kann zum Beispiel, früher habe ich viel gelesen, ich habe noch sehr viele Bücher, die ich lesen wollte, das kann ich alles nicht mehr. Ich habe über diesen Schlaganfall auf der linken Seite eine Gesichtsfeldeinschränkung und kann dadurch nicht mehr lesen und auch nicht mehr schreiben. Du sagst, das kann auch sehr spontan passieren. Das heißt, du hast schon sehr viele Medikamente im Haus, die du dann nehmen würdest wollen. Ja, also sehr viel nicht. Ich habe bestimmte Medikamente, von denen ich dann denke, es sind vorwiegend Schmerzmittel, weil ich sehr viel Schmerzen habe. Also ich muss schon eine Menge Tabletten, das fängt morgens an mit einer Tablette, weil ich schon mit Schmerzen aufstehe. Ich bin also sehr schmerzgeplagt noch zu diesen. Nun steht Weihnachten vor der Tür. Ja. Macht dir das besondere Angst? Nein, es macht mir nicht Angst, weil ich habe die letzten Jahre ja Weihnachten und Silvester immer alleine verbracht. Mhm. Das war eigentlich nicht schlimm. Das Einzige, was mich ein bisschen belastet ist, ich habe früher sehr, sehr schöne Weihnachten gefeiert. Ich war ja verheiratet, mhm, und dann haben wir sehr schöne Weihnachten gehabt. Früher mit den Eltern nicht so, weil ich bin ja ein Kriegskind. Mhm. Da war das also eine sehr magere Zeit. Aber mir macht jetzt das manchmal zu schaffen, dass ich in der Vergangenheit halt mit meinem Mann sehr schöne Weihnachten. Ach so, und dann kommen die Erinnerungen natürlich nach oben und das macht einen traurig, wenn man daran denkt dann. Ja, ganz genau. Jetzt hast du es gerade so beschrieben, du hast deine Halbzeit, die Lähmung hast du beschrieben, die Schmerzen beschrieben, die Einengung des Gesichtsfeldes und dass du gar nicht mehr so im Leben stehst, genau, wie du früher gestanden hast. Genau. Gibt es darüber noch etwas, was dir körperlich schwer zu schaffen macht? Ja, ich habe Gleichgewichtsstörungen. Mhm. Und die sind ziemlich stark und werden eigentlich auch immer schlimmer, so dass ich eigentlich alleine gar nicht mehr aus dem Haus kann. Also ich fahre nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich kann auch nicht alleine zum Arzt oder so. Mhm. Ich habe eine ambulante Pflege, mhm, die mich morgens anzieht und wäscht, hm, und abends wieder auszieht. Das Essen muss mir bereitet werden. Ah, ja. Also ich kann das ja mit der rechten Hand allein, das geht eben nicht. Hattest du denn mal überlegt, in einen alten Stift zu gehen? Ja, also alten Stift, das, weißt du, das kommt ja dann immer erst zum Tragen, wenn man in so einer Situation ist. Und jetzt habe ich die Möglichkeit nicht mehr, mich darum zu kümmern. Und das Einzige, was dann eventuell passiert, dass ich in ein Pflegeheim gehen muss. Und das will ich nicht. Mhm. Ich habe über diese Krankheit, ich bin immer wieder ins Krankenhaus gekommen. Im Mai war ich wegen einer Thrombose im rechten Bein wieder im Krankenhaus. Und anschließend, weil ich nicht mehr laufen konnte, bin ich in Pflegeheim gekommen. Und da habe ich wieder, also das, was im Fernsehen über Pflegeheime manchmal geschildert wird, das ist so. Also hast du so erlebt? Ja, mhm, ich habe wirklich riesige Angst davor. Und da steht eben auch im Raum, dass ich dann lieber mir das Leben, mhm, nehme, mhm, wie da nochmal in so ein Heim zu gehen. Also weil das ist wirklich irgendwo menschenunwürdig, mhm, was da passiert. Ich meine, also Helga, ich nehm das ja ernst, was du sagst. Das muss man auch ernst nehmen. Ja. Und das, worüber Herr Schneider heute gesprochen hat, da ging es ja um einen assistierten Suizid, so nennt man das ja bei jemandem, der wirklich final erkrankt ist, eine schwerste Erkrankung. Ja. In deinem Fall ist das ja etwas anders. Wenn du die Sendung öfters siehst, wirst du wissen, dass ich das durchaus unter gewissen Umständen auch für moralisch legitim halte, sich zu töten. Ja, ich weiß. Unter gewissen Umständen. Ja, ja, auf ja. der anderen Seite bin ich, das wirst du auch wissen, natürlich ein großer Befürworter des Lebens und stehe auf dem Standpunkt, dass man alles, aber auch alles Menschenmögliche unternehmen muss, um noch am Leben teilhaben zu können oder vielleicht auch Freude am Leben zu haben. Erst wenn das alles nicht mehr funktioniert, sollte der letzte Schritt unternommen werden. So wie du mir deine Situation schilderst, klingt das ja auch nach Einsamkeit. Ja, ich bin ganz allein. Ja, ich habe keine Problem. Geschwister, mhm, die Eltern sind sowieso, also vom Alter her ja sowieso verstorben. Mhm. Und das Traurige an der ganzen Sache ist, ich hatte vor diesem Schlaganfall, bevor ich die OP habe machen lassen, ich habe zwei neue Herzklappen reinbekommen, weil die alten nicht mehr geschlossen haben, da hatte ich einen großen Freundeskreis, sehr viel Kontakte, da war ich nie alleine. Und wo sind die jetzt? Weggebrochen. Die sind weggebrochen. Ich glaube ja, Helga. Die sind weggebrochen. Ich nehme das alles sehr ernst, was du von deiner Gesundheit erzählst. Ich glaube trotzdem, wenn da vielleicht etwas mehr Kontakt wäre mit lieben Menschen um dich herum, könntest du auch noch etwas Lebensfreude genießen und erleben. Ja, ich gebe dir auf der einen Seite recht, Domian. Auf der anderen Seite ist es so, ich bin ja hier in einer Seniorenwohnanlage. Ach, das bist du schon? Ja, ich bin in einer Seniorenwohnanlage. Das habe ich schon vor vor 15 Jahren ungefähr habe ich das gemacht im Hinblick darauf, weil ich eben alleine bin, dass ich da eventuell eine Versorgung habe. Aber jetzt ist es halt so, hier treffen sich dann die Menschen zum Mittagessen oder so und die meisten davon, das ist einfach so, die sind ja auch alle alt, die werden also hier auch ziemlich alt, 90 und älter, aber die hören alle schwer. Ach so. Und ich bin ich rede sehr gerne, ich unterhalte mich sehr gerne. Das ist ja verrückt, so ein Problem macht man sich gar nicht so als jüngerer Mensch bewusst, dass da Menschen sind, die hören schwer. Genau. Und das heißt, man kann sich gar nicht großartig unterhalten. Nee, kann man nicht. Es gibt keine Kommunikation. Keine Kommunikation. Aber Helga, was kannst du denn noch sagen, bei allen Trübnissen in deinem Leben, an was hast du noch Freude? Zum Beispiel, wenn ich abends deine Sendung anschaue. Ich schaue sehr viel Fernsehen und da sehe ich sehr viel Tiersendungen zum Beispiel, also die Dinge, die mich interessieren. Mhm. Aber früher war es eben so, dass ich meine Freizeit sehr viel mit Kreativität ausgefüllt habe, sehr viel gelesen habe, mich dann eben auch entsprechend mit den Leuten unterhalten habe. Und das geht eben jetzt nicht mehr so. Das ist alles nicht mehr möglich. Und die älteren Leute sind halt einfach auch geistig, also das erlebe ich ja hier, die sind zum Teil dann auch dement und sind geistig gar nicht mehr an den Dingen interessiert. Ich habe jetzt im Fernsehen die Sendung der Formationstänze angeschaut. Hm. Bremen hat ja gewonnen. Mhm. Ja, da kann ich mit niemandem drüber reden. Verstehe. Ich habe getanzt, weißt du, und das ist alles tot. Darf ich die Frage, in welcher Stadt du lebst? Ja, ich bin hier in Stuttgart. In Stuttgart, ja. Große Stadt. Okay. Ja. Lieber Helge, was hältst du von dem Vorschlag, dass wir uns mal so ein bisschen kundig machen, was man vielleicht in Sachen Kontaktaufbau doch noch dir anbieten könnte? Ja, das wäre doch mal noch eine Chance vielleicht. Ja, ich glaube, dass wir da gerade in den größeren Städten können wir dir was anbieten, dass du Kontakt kriegst zu Menschen außerhalb deines Wohnbereiches, mit denen das ja offensichtlich nicht so klappt. Nee, das klappt nicht. Und dann könnte ja vielleicht auch dieser endgültige Wunsch zu sterben noch ein bisschen verschoben werden, wenn die ein oder andere Freude dann doch nochmal auftauchen würde im Leben. Ja, das wäre, also es ist so, Domian, wenn ich schon mal jemanden hätte, ich habe auch immer so danach getastet und geforscht, mit dem ich mich über Politik oder über gesellschaftliche Angelegenheiten unterhalten könnte, genau. Weißt du? Und das wäre schon ein großer Nutzen für dich. Ja, wäre dann schon, Liebe Helga, würde mir was geben. Ich will jetzt nichts versprechen, aber ein bisschen optimistisch bin ich, dass sich da vielleicht doch jemand meldet oder dass wir da jemanden arrangieren können. Sollen wir mal so verbleiben? Wir kümmern uns mal ein bisschen und werden dich entweder heute noch anrufen oder morgen. Ja. Irgendwie melden wir uns auf jeden Fall bei dir. Ja. Ja, ja, das ist schön. Da freue ich mich. Das nehme ich sehr gerne an. Ja, in der Hoffnung, dass was vielleicht doch Schönes dabei rumkommt. Ja, weil insgesamt macht natürlich, das kannst du dir vielleicht auch vorstellen, Sterben und Suizid und was ich gesagt habe, dass es nicht klappt und so, das macht große Angst. Das macht große Angst und belastet ja auch. Ja, belastet. Furchtbar. Mich auch, du hast das ja wahrscheinlich ständig im Kopf und du bist am Überlegen und hin und her. Ja. Eigentlich musst du auf andere Gedanken kommen. Ja. Das wär's. Ja. Liebe Helga, du legst auf und du wirst von uns hören. Ja, so verbleiben. Entweder gleich noch oder auf jeden Fall morgen. Oder dann morgen. Ja, genau. Ist gut. Ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne und alles Liebe. Schöne Grüße nach Stuttgart. Danke gleichfalls. Tschüss. Ja, und euch nach Köln. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Florian. Florian ist 25. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Florian. Also als erstes möchte ich der Dame vor mir alles Gute wünschen. Das ist sehr lieb von dir. Ich habe selber während meines FSJs sehr viel Schicksale miterlebt und Du wohnst nicht zufällig im Raum Stuttgart? Nee, hättest du mal besuchen können. Sehr gerne, aber leider nein. Ich wohne im Raum Offenbach. Wo ist das denn? Naja, Offenbach. Ach, Offenbach, ich habe Ostenbach verstanden. Offenbach ist natürlich ein Begriff, Entschuldigung. Ja. Florian, um was geht's bei dir? Ja, ich habe vor 2 Tagen ein bisschen deine Sendung verfolgt und dachte mir, ich lege dir mal die Tarotkarten. Ach, ja, das mag ich. Das ist ja sehr lustig. Das mag ich immer sehr gerne, wenn man mir hier irgendwie was vorhersagt oder so. Ja, kurz eine Frage zu dir. Du bist 25 Jahre alt. Inwiefern bist du mit dieser Thematik so vertraut und warum und seit wann? Ich beschäftige mich seit 2 Jahren damit und ich war schon als Kind immer wahnsinnig neugierig auf alles, was mit Magie und diesen ganzen esoterischen Dingen zu tun hat. Mhm. Und habe mich vorletztes Jahr wirklich, als ich in Altenburg war, weil Altenburg ist ja die Skatstadt, die Kartenstadt überhaupt, angefangen damit zu beschäftigen und habe das weiter geforscht und für mich betrieben mich schwere Germanistik und Kunstpädagogik und dementsprechend habe ich das für mich so betrieben. Ich habe es gar nicht verstanden. Du studierst Germanistik und Kunstpädagogik? Genau. Ja, okay. Aber das hat ja mit Kartenlegen nichts zu tun. Nee, aber dadurch, dass ich in Altenburg war, weil ich schon immer den Rattenkönig sehen wollte in Altenburg. Ach so, okay. Das ist eine mumifizierte Rattenleichen-Dingsbums, ne? Mhm. Also es sind 25 mumifizierte Ratten, die aneinander hängen. Ist ja auch wurscht. Und die kann man da besichtigen in Altenburg? Ja, in Altenburg, im Naturkundemuseum. Okay. Und dadurch, dass das doch die Spielkartenstadt ist, habe ich gedacht, naja, du bist in Altenburg, Spielkartenstadt, ja. Nimmst du dir mal ein Tarotkartenset mit. Mhm. Und das waren nur ganz normale Skatkarten mit der Intention zum Kartenlegen. So bin ich weitergekommen und bin jetzt beim Tarotlegen angekommen. Muss man denn für diese, ich habe da gar keine große Ahnung von, ich kenne das nur aus Astro-TV, wenn man da schon mal reinzeigt, wie die das so machen, muss man da ein Talent für haben, eine Gabe, einen siebten Sinn für haben? Das ist immer die Frage. Also einerseits ja, andererseits, also es hilft, wenn man durchaus in der Symbolik und in bestimmten Metaphoriken. Okay, aber letztendlich musst du wissen, welche Karte für was steht. Und somit kann man dann direkt loslegen. Ja. Auf jeden Fall. Also das Tarot besteht aus 78, also das klassische Tarot besteht aus 78 Karten. Und da ist es wichtig, dass du wirklich schon von jeder Karte die Bedeutung kennst. Ich verstehe. So, der Worte sind genug gewechselt. Wir wollen Taten sehen. Ja. Florian, wie machen wir das jetzt? Wie geht das? Muss ich irgendwie Stopp sagen oder was? Ich habe sie ja nicht hier, aber ich habe sie dir schon gelegt. Soll ich dir erzählen? Ach so, du hast sie schon gelegt? Kann man das so einfach so blind für irgendwas? Ja, ich habe, es ist schon 2 Tage her. Ach so, okay, ja gut. Wenn das noch aktuell ist, dann leg mal los, was du da gesehen hast. Also ich habe, im generellen Bereich hatte ich gesehen, dass du in deinem Job sehr erfüllt bist. Mhm. Also ich hatte quasi, ich meine, ich kann jetzt die Karten sagen, aber wenn dir sagt das vielleicht nichts. Ich hatte die Herrscherin und den Stern. Mhm. Und die Herrscherin steht für Fülle und für Produktivität und für alles, was irgendwie ein Leben hervorbringt. Ja. Und der Stern ist sozusagen nochmal so was eins obendrauf. Mhm. Also große Erfüllung im Job. Also dem kann ich nur zustimmen. Sozusagen, ja. Und dann schon mal Schwarze getroffen. Das ist schon mal gut, ja. Mhm. Ja. Aber das ist ja noch einfach, ne? Ja, natürlich. Das könnte der Astro-Vorleger sagen. Und dann hatte ich die 10 der Schwerter. Und die 10 der Schwerter bedeutet, dass eventuell, das ist nicht unbedingt eine Zukunftsvoraussage, aber es ist vielleicht was, was es dir sagt, dass es dir schwer macht. Also die Schwerter sind immer sowas, die betreffen den Verstand und die Logik. Also irgendwas, was. Also der ist etwas, was mir es schwer macht. So? Ganz genau. Irgendwas also, im Leben. Beruflich oder privat. Ja, genau. Entweder ist es schon da. Ja. Oder es kommt noch, was dir es sehr schwer macht. Oh je. Sehr schwer sogar. Ja. Und oben drüber, die sind bei mir beim Mischen rausgefallen, weil wenn beim Kartenmischen Karten rausfallen, ist immer ein gutes Zeichen. Mhm. Ja, Gott sei Dank. Ja, so gut in gut oder schlecht, je nachdem, ne? Ach so, okay. oben drüber sind rausgefallen der gehängte Mann. Und der gehängte Mann... Oh Gott. Der gehängte Mann? Sagt dir, dass du wo feststeckst. Dass ich wo feststecke? Ja. Also alles, was du machst, machst du gerne. Ja. Und unter Umständen steckst du an einer Stelle fest, emotional, weil die nächste Karte, die rausgefallen ist, war der Bube der Kelche und die Kelche sind für die Emotionen zuständig. Mhm. Aber kurz mal zwischendurch ketzerisch nachgefragt, steckt nicht jeder irgendwann, irgendwie, immer, irgendwo? Ja, ne? Das ist eine gute, na natürlich, das ist eine gute Frage. Ja. Das Tarot ist auch nie ein Nicht so ganz konkret. Ja, es ist nie eine Vorhersage von wegen, ja, die gewinnen morgen 3000 Euro und ihre Oma stirbt. Nee, das Tarot ist dann eher sowas, wo man sagt, naja, das kann irgendwie fast auf jeden zutreffen, was man da sagt. Ja, und es ist auch eine psychologische Sache. Ja, sag mal, was du noch gesehen hast. Ja, aber also... Oder war es das schon? Das war's quasi, also ich habe... Der gehängte Mann macht mir am meisten Angst. Ja, das heißt nicht, dass du gehängt wirst. Nein, natürlich, ich will's hoffen. Das Einzige, was ich darin gesehen habe, ist, dass du in aller Freude, die du hast in deinem Job... Das Positive, das wirklich rundum Positive. Ja, aber dass es da irgendwo auch einen Stopppunkt gibt, wo du gerne was noch eins weiter möchtest. Ja, gut, ja, aber das will ja auch jeder. Ja. Du, mehr kann ich dir nicht sagen. Wie machst du da? Du machst das natürlich so irgendwie nebenher oder nimmst du, also aus Hobby oder nimmst du da auch Geld für, wenn du Leuten die Karten legst? Ja, dadurch, dass ich das erst seit anderthalb Jahren mache, bin ich da noch relativ piano dabei. Mhm. Das heißt, wer mir was dafür geben möchte, gerne. Wem ich damit helfen kann, und ich habe schon mehreren geholfen. Ja, also ich finde dich ja super nett. Aber das, was du mir gerade gesagt hast, da würde ich vielleicht mal 2,50 locker machen für. So viel war es noch nicht. Immerhin. Immerhin. Kann man eine Menge verkaufen. Aber Florian, wir stehen vor dem Jahr 2015. Da fragt sich natürlich jeder Mensch, wie wird das neue Jahr für mich? Kannst du in den Karten mal gucken, wie das für mich wird? Ich würde gerne, aber ich habe meine Karten leider nicht bei mir. Ich bin nicht zu Hause. Na, du bist ja mehr ein Tarotleger. Ja, Mann. Ich weiß. Siehst du? Aber machst du das? Immerhin bin ich nicht so wie bei AstroTV, die gleich was schmeißen können. Nein. Ja. Kannst du das, legst du das für dich auch? Legst du für dich auch die Karten? Ja. Ja. Und wie ist denn das, wenn du da was siehst? Du glaubst ja nun fest daran, wenn du da was Schlechtes, was Finsteres siehst, macht einem das nicht Angst und hemmt einem das nicht im Leben? Am Leben? Ja, das ist die Schwierigkeit manchmal. Also, manchmal verzichte ich auch gerne darauf, die mir selber zu legen, weil ich denke so, ich möchte es gar nicht wissen. Mhm. Weil da teilweise auch wirklich Dinge liegen, wo du sagst, ja, weiß ich, aber möchte ich nicht wissen. Können deine Karten den Tod vorhersehen? Nein. Nein. Nein. Sowas ist generell beim Tarot nicht machbar. Mhm. Das denkt man immer, ne? Das denkt man immer, ja, dann wird es natürlich das ernst. Das ist immer dieses Zigeunerin, ne, weißt du? Ja, nee. Das ist wirklich, und ich bin auch wirklich bemüht, wenn ich Kunden habe, dass ich nicht irgendwelche blöden Versprechen gebe. Ich sage dir, das ist deine Situation und das ist bisher immer der Fall gewesen. Ja. Ich konnte die Situation klarstellen, das sind die Probleme in der Situation. Das ist die Zukunft, die du hast. Ja. Ist das für dich eine Option, das irgendwie vielleicht davon sogar mal zu leben? Weiß ich nicht. Gut, lass mal noch offen. Mach erstmal das Studium fertig und dann kannst du immer noch gucken. Germanistik, was war das? Germanistik und Kunstgeschichte? Germanistik und Kunstpädagogik. Ja, da kannst du nicht so viel mehr machen. Dann ist das gut, wenn man noch ein zweites Standbein hat. Naja, mal sehen. Das ist gar nicht so schlecht. Florian, es hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Vielen Dank. Ja, ebenso, danke. Und viel Erfolg und tu den Leuten nette Dinge an und sag denen nichts Schlimmes. Und wer meine Weisheit möchte, darf sich gerne melden. Ja, nee. Du weißt, dass wir das nicht vermitteln jetzt hier. Ich ne? weiß, war ein Spaß. Alles klar. Tschüss, Florian, alles Gute. Mach's gut, Domian. Tschüss, ciao. Tschüss. Der gehängte Mann. Dennis, 17, guten Morgen. Morgen. Guten Morgen, Dennis. Morgen, so, Domian. Jetzt reden wir beide. Weswegen hast du angerufen, Dennis? Also ich wurde vor 3 Wochen zusammengeschlagen. Oh. Ja. Wo? Und zwar mit einem Schlag krankenhausreif. Erzähl mal die Situation. Was ist genau vorgefallen? Also das war auf der Arbeit. Mhm. Also sozusagen Arbeitskollege und was er meinte die ganze Zeit. Was arbeitest du? Lagerlogistik. Okay. Mhm. Und er meinte die ganze Zeit provozieren zu müssen. Mhm. Bin ich auch erst nicht weiter drauf eingegangen. Mhm. Und da meinte er die ganze Zeit, ja, ich schlag dich zusammen, dies, das. dann sag ich, wenn, habe ich gesagt, ja, wenn du meinst, du musst das machen, dann ist es so, ne? Und dann war halt Pause. Und ja, in der Pause dann bin ich rausgegangen und da meinte er, komm mal mit. Neben meinem Arbeitsplatz war ein Sportplatz. Mhm. Und dann bin ich mitgegangen, ja, und dann war es auch schon soweit. Was hat er genau gemacht? Also er hat mir mit einem Schlag, danach war ich sofort bewusstlos, also in, das weiß ich noch, mit, noch weiß. Mit der Faust ins Gesicht geschlagen? Ja, ja. Einen kräftigen Schlag? Ja. Dann bist du bewusstlos gewesen und wie ging es denn weiter? Dann bin ich halt umgekippt, wo ich wieder wach war, bin ich von alleine aufgestanden. War er da noch da? Ja, er war noch da. Aber er hat dir dann nicht nochmal einen zweiten Schlag versetzt? Nein, nein. Und dann? Dann, also dann bin ich vom Sportplatz runtergelaufen. Es waren noch vier andere Personen dabei, mhm. die aber nichts, also die haben schon zwei Stück hatten gesagt, mach das nicht, mach das nicht. Und dann meinte er, ja, ich schwöre auf Koran, also da auf seinem, auf seiner Bibel, ich schwöre darauf, dass ich den jetzt kaputt schlag, ja. Mhm. So, und was hast du dann gemacht weiter? Danach, also dann bin ich reingegangen und dann, ich habe aber nicht gesagt zu meinem Chef oder so, dass ich zusammengeschlagen worden bin. Ich habe gesagt, ich habe eine Tür vors Gesicht bekommen, mhm. weil er gesagt hat, wenn ich ihn anzeigen würde oder so, dann würde er mich totschlagen. Mhm. Ja, und dann bin ich halt ins Krankenhaus, habe das auch erst mit der Tür erzählt, ja. war dann zu 24 Stunden Überwachung im Krankenhaus und dann hatte ich so eine Computertomographie. Mhm. Die haben dann gesagt, mehrere Brüche. Wo Brüche? Jochbeinbruch, Augenboden gebrochen oh. und Nasenwand. Oh, da musst du doch wahnsinnige ja. Schmerzen gehabt haben. Ja. Dann wurde ich halt operiert. Am nächsten Tag aber erst. Also ich musste dann, ich wurde dann verlegt. Mhm. Und dann, aber dann kam es auch schon raus, dass ich nicht die Tür vors Gesicht bekommen habe, sondern... Du hast es gesagt. Nee, also meine Nachbarin, die hat da auch gearbeitet und die hat das mitbekommen und dann hat sie es meinen Eltern erzählt. Ach so, die hat das, die arbeitet da, wo du arbeitest und die hat das gesehen genau. irgendwie. Ah, verstehe. Mhm. Genau, und dann haben meine Eltern ihn dann auch angezeigt. Moment mal, jetzt, das Ganze ist ja erst 3 Wochen her. Wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn heute? Ja, also ich habe Schlafstörungen. Und ab und zu, also zwischendurch auch echt tierische Kopfschmerzen und meine linke Lippe, Oberlippe ist so wie betäubt. Ja. Aber nur auf der linken Seite, da wo der Schlag kam. Die haben dich operiert. Was haben die denn operiert? Die haben den, also das Jochbein war rausgebrochen komplett mhm. und das haben die wieder reingemacht. Boah, da hast du aber richtig was Heftiges hinter dir, Mensch. Wie lange, ja. wie lange warst du im Krankenhaus? Dann bist du doch noch gar nicht so lange raus. Ich war nur eine Woche. Das ist ja erstaunlich. Na gut, heutzutage geht das schnell. Ja, so. Und die, also die Ärzte sagten auch, ich hatte ziemlich Glück, dass ich keine Hirnblutungen hatte und ja. sowas. So, nochmal, bevor wir weiterreden. Du hattest ja. mit dem eigentlich keinen Streit gehabt. Vorher hat er auch schon mal öfters so gepöbelt, aber darauf bin ich nie eingegangen. Ich habe immer gesagt, ja, ja, okay, so, ne? Du hast nicht beleidigt oder so. Du hast auf keinen Fall irgendwas angezettelt. Nein. Wenn, dann ging das immer von ihm aus. Genau. So, jetzt haben deine Eltern den angezeigt. Ja. Die haben ihn angezeigt. Aber da weiß man, das ist alles noch zu frisch. Da weiß man gar nicht, wie jetzt die Situation weiter sich entwickelt. Na, also, nee, wir mussten, also ich weiß jetzt nur, dass wir uns einen Rechtsanwalt nehmen mussten. Mhm. Und ja, und meine Eltern haben den dann halt auf Schmerzensgeld verklagt und sowas und ja. das Weitere kommt dann ja halt. Das kommt jetzt noch. Nun weiß dein Arbeitgeber ja auch Bescheid. Arbeitet der im Moment noch bei dem? Er wurde rausgeschmissen und ich wurde, also das war so eine Maßnahme, die haben mich da aber auch rausgenommen, weil zu viele Kollegen von dem da sind. Und Ach so. Wenn ich da jetzt wieder hingehe, sagen die dem Bescheid und dann wird der immer wieder da hinkommen. Boah, sind das Zustände, das ist ja schlimm. Hast du jetzt ja. Angst trotzdem vor ihm oder seinen Kumpels? Also vor den Kumpels jetzt sage ich mal nicht, was heißt Angst? Treffen kann ich den immer wieder. Er wohnt 10, 15 Minuten von mir entfernt. Ja, ja, der wird ja auch schnell rauskriegen können, wo du wohnst, wenn der jetzt Wut auf dich hat. Weißt du, ob der schon mal straffällig geworden war vorher? Ich meine wohl, der hatte schon mal einen Polizeibogen ausgefüllt auf der Arbeit. Mhm. Du bist 17 Jahre alt, wie alt ist der? Ja, 18. 18? Ja. Also ist der voller Aggression und voller Hass? Ja. Wenn du harmlos da neben dem gearbeitet hast und ihn nicht provoziert hast, und selbst wenn du ihn provoziert hättest, wie auch immer, rechtfertigt das natürlich nicht so eine Tat. Nee. Und dass der mit so einer Wucht zuschlägt, ist ja schon erschreckend. Ja, also die Ärzte haben auch gesagt, die denken nicht, dass das nur ein Schlag war, sondern dass das auch ein Tritt gewesen sein könnte danach noch. Aber ich war ja bewusstlos, ich weiß nur von dem Schlag halt. Ich meine, das kann natürlich wirklich sein, dass der dir nochmal einen heftigen Tritt ins Gesicht gegeben hat danach. Das kann natürlich auch wirklich sein. Ja. Ich vermute mal, dass du jetzt, nachdem du dann aus dem Krankenhaus gekommen bist, erstmal zu Hause bist und dich erholst. Ja. Wie ist das für dich, das Gefühl, wenn du... Bist du schon mal vor die Tür gegangen jetzt seitdem? Ja, natürlich. Wie ist das, was für ein Gefühl ist das, wenn du draußen bist... Er könnte ja irgendwie um die Ecke kommen. Man guckt schon so, ist da jemand? Nein, ist keiner. Mhm. Ich habe mir auch ein Pfefferspray zugelegt, für den Notfall halt. Und Aber der scheint ja von äußerst... Ich bin auch immer mit Kollegen so draußen. Ich bin also nicht alleine, sage ich jetzt mal. Findest du es richtig, dass deine Eltern ihn angezeigt haben? Ja, natürlich, eigentlich schon. Natürlich hätte ich auch selber gemacht, halt mit der Drohung und so, ne, dann weiß man ja nie. Nee, ist man erstmal ein bisschen verschreckt, aber natürlich muss man solche Leute anzeigen, damit denen die Grenzen gezeigt werden. Mensch, das tut mir sehr, sehr leid, Dennis. Da hast du aber ein paar üble Wochen jetzt hinter dir. Aber dennoch, die Ärzte haben es gesagt, sei froh, dass es noch so ausgegangen ist, dass du keine Gehirnblutung hast oder dass irgendwas anderes noch hätte passieren können. Genau. Ja, so, jetzt hoffen wir, dass der Typ eine ordentliche Strafe kriegt für das, was er gemacht hat. Ja, hoffe ich auch. Aber es gibt ja dann, wenn, wie du gerade gesagt hast, Zeugen, die das gesehen haben, zumindest diese Arbeitskollegen. Ja. Die wurden auch alle angegeben bei der Polizei. So, das ist ja schon mal sehr gut. Er kann es nicht abstreiten. Ja, aber das sind ja Kollegen von dem, ne? Also. Aber diese Frau nicht. Die hat das ja dann Eltern gesagt. Die hat das mitbekommen durch ein Reden. Nicht gesehen. Ach so. Ah. Die war nicht dabei. Ah, verstehe. Also schwierige Lage. Ja, also die haben aber, unsere Chefin hat alle befragt und die haben alle drei das Gleiche gesagt, dass das nur ein Schlag gewesen ist und so. Aber also die haben zugegeben, dass es auf jeden Fall ein Schlag gewesen ist. Immerhin. Ja. Dennis, ich wünsche dir weiterhin gute Besserung. Hoffe, Danke. Dass der eine ordentliche Strafe bekommt und wünsche dir natürlich, dass dir sowas nie wieder passiert im Leben. Danke, Domian. Alles Gute wünsche ich dir. Alles Gute, danke. Tschüss, ciao. 1:32 haben wir. Und hier ist Jan. Jan ist 33. Guten Morgen, Jan. Hallo, Domian. Hallo, Jan. Schön, dass du da bist. Über was geht's? Um was geht's? Über was reden wir? Ich rufe zu dem Thema an, was gestern war. Also, Glaube. Mein Glaube ist mir heilig. Ja, genau. Ich bin Eckist. Was bist du? Eckist. Eckist? Das heißt, ein Angehöriger der Religion Ekanka. Das erklärst du uns jetzt mal, was das ist. Okay, also Eck ist sowas wie der Heilige Geist und Anka ist der Weg. Also der Weg des Heiligen Geistes. Mhm. Und kann man so als Mischung sehen zwischen Christentum mit dem Glauben an Gott und die Unsterblichkeit der Seele zum Beispiel auch. Mhm. Und aber auch mit Sachen aus dem östlichen Glauben, so Buddhismus mit Wiedergeburt und Karma. Ach so, ihr mischt euch das zusammen, schüttelt mal einmal gut durch und dann gibt's eine neue Religion. Ja, genau. Wobei so neu ist sie gar nicht. Die gibt's vermutlich schon sehr lange. Also sicher ist das nicht. Also es gibt so viele kleine Religionsströmungen. Ist das eine kleine Strömung? Ja, ziemlich klein. Ja, ja. Also in Nürnberg, wo ich in der Nähe wohne, sind ungefähr 30. Weißt du, wie viel in Deutschland? Wie viele Äckisten gibt in Deutschland? Ich schätze um die 1000. Ja, das ist nicht viel. Mhm. Und weltweit? Das kann ich dir nicht genau sagen, aber es werden nicht viel mehr sein als 10.000 vielleicht. Wie kommt man denn dann überhaupt auf so eine Religion? Wie bist du in Kontakt gekommen? Ja, übers Internet. Also ich hatte damals, so ungefähr 2009, 2008, eine schwierige Phase so. Also ich hatte eigentlich keinen Glauben mehr. Aber du hattest mal einen Glauben. Genau, also ich bin geboren und getauft und konfirmiert, also evangelisch. Mhm. Und aber irgendwann konnte ich es halt nicht mehr glauben, weil so viele Ungerechtigkeiten waren, wo man sich denkt, ja, warum lässt Gott das zu, wenn es doch ein liebender Gott ist und so. Berechtigte Frage. Ja, genau. Und ich habe halt Antworten gesucht und... Warum lässt Gott Hitler und Stalin zu und zum Beispiel, warum lässt Gott zu, dass eine Atombombe geworfen wird? Mhm. Und so weiter. Ja, die Antwort von Eckhart Tolle ist halt, dass diese Menschen oder diese Seelen, die das gemacht haben, die Erfahrung machen wollten. Also die haben quasi gesagt... Ja, super, das hilft mir auch nicht viel weiter, wenn die Erfahrung machen wollten. Ja, ja, es geht ja halt darum, dass quasi jede Seele eigentlich viele Erfahrungen machen will und deswegen auch öfter inkarniert auf der Erde. Mhm. Und aber zu mir noch, wie es gekommen ist, also dann war ich halt bei den Buddhisten und so weiter und da kam ich auch nicht so ganz mit klar. Mhm. Und dann halt im Internet habe ich so Geschichten gelesen, so Erfahrungsberichte von Menschen, die halt, ich sag mal, außergewöhnliche Erfahrungen gemacht haben, sei es jetzt im Wachzustand oder auch in Träumen zum Beispiel, also zum Beispiel geträumt haben von Verstorbenen, dass es denen gut geht und so. Mhm. Und das habe ich alles geglaubt, die Geschichten, und dann bin ich dann mal zum Treffen hingegangen. Mhm. Und ja, das waren ganz solide Leute, also ganz ganz seriös auch und so. Ach so, und seitdem bin ich dabei. So ein Zufall war das. Ja. So ein Zufall. Ja, und ich bin froh, dass ich es gefunden habe, weil sonst wäre mein Leben nicht so erfüllt, sage ich mal. Ja. Könnte man ja dieser Glaubensströmung vorwerfen, ihr würfelt euch so ein bisschen, wie ich das gerade schon sagte, ihr zupft euch da ein bisschen raus und da ein bisschen raus und mischt das Ganze und bereitet euch da eine Religion, wie es euch gerne gefällt. Ja, aber es ist halt irgendwie stimmig. Also ich meine, ich kann immer mich fragen, also mir eine Frage stellen, aber irgendwann kommt dann immer die Lösung, also kommt die Antwort irgendwie. Okay, dann frage ich mal ein paar Fragen. Mhm. Diese Frage ist ja eine große Frage, die wir gerade formuliert haben, die man dem Christentum stellen muss. Mhm. Warum lässt Gott so viel Leid zu? Mhm. Und kein Christ der Welt kann dies richtig überzeugend beantworten. Mhm. Ich habe hunderte von Diskussionen mit Christen aller Couleur darüber geführt. Es gibt keine schlüssige Antwort darauf. Es gibt natürlich theologische Konstrukte, wie man das erklären kann, aber für mich war nichts Überzeugendes dabei. So, wie beantwortet denn eure Glaubensrichtung das? Du hast es mit den Seelen jetzt gerade erklärt, aber über allem steht doch ein Gott. Ja. Bei dir auch. Ja. Ein liebender Gott. Genau. Ein absoluter Geist. Ja. So, aber dieser absolute Geist, der auch absolute Liebe ist, warum duldet der Seelen, die sich ganz egomanisch ausprobieren wollen? Mhm. Naja, also erstmal, wir sind auch ein Teil von Gott. Also wir sagen das so, Gott ist ein Ozean und wir sind alle die Tropfen. Also wir sind auch damit drin so. Mhm. Und die Antwort ist eigentlich nur, die das Christentum nicht geben kann, ist halt Karma und Reinkarnation. Und dann heißt es halt, wenn ich jetzt, ich sag mal, schlimme Erlebnisse habe oder sagen wir mal ein Kind, das mit 3 Jahren schon stirbt an einer Krankheit, das halt im vorigen Leben was war, dass das hervorgerufen hat. Und jetzt ist halt sozusagen, muss es das ausbaden. Ja, das ist natürlich auch eine üble Sache, finde ich. Wenn jemand schwer behindert auf die Welt kommt, heißt das, du bist selbst schuld, du hast im früheren Leben Scheiße gebracht. Genau, aber vor allem, wenn man das nicht weiß, dann kann man es ja schwer annehmen. Also ich selber habe auch nicht so viel, also keine richtigen Erinnerungen an vorige Leben. Ja, aber das ist doch eine üble Moralisierung. Das heißt, jeder Behinderte heute, den müsste man nach deiner Sichtweise anschauen, nach dem Motto, du warst mal ein übler Kerl früher. Ja, aber wenn wir jetzt annehmen, dass wir, ich sag mal, nicht nur 10-mal gelebt haben, sondern 1000-mal oder 10.000-mal, dann waren wir alle mal irgendwann übel und haben das im nächsten Leben ausgebadet. Und dann haben wir aber wieder auch gute Sachen gemacht. So, aber nochmal zu der Frage, die ich gerade gestellt habe. In deinem Weltbild gibt es ja, wir sind zwar alle Teil davon, aber es gibt eine bestimmende Macht, eine gute Macht. Ja. So, nochmal die Frage. Warum duldet diese Macht, dass diese Seelen solche Dinge tun dürfen? Wie im Extremfall jetzt Hitler, Stalin, aber 1000 andere Beispiele gibt es auch. Mhm. Warum duldet diese Macht das, die gute Macht? Ja, damit halt die Seelen die Erfahrung machen können einfach. Also die Seelen, die wollen sich... Nur weil Seelen, damit die Seelen die Erfahrung machen dürfen, müssen Tausende von Menschen leiden und sterben, Millionen. Ja. Also das ist so, das ist ein bisschen anders als im Christentum. Im Christentum sagt man ja, ich bin ein Mensch, ich habe einen Körper oder ich bin der Körper und habe die Seele oder habe eine Seele. Aber wir sagen eigentlich, wir sind die Seele und haben einen Körper. Also für die Seele ist das nicht wirklich schlimm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Krise habe oder so und mir geht's schlecht, die Seele ist davon nicht beeinträchtigt. Also die kann sich trotzdem freuen, bloß das merkt halt in dem Moment nicht, weil vielleicht die Verbindung zu meiner Seele dann schlecht ist. Das heißt, für die Seele ist der Holocaust egal? Ja, wie gesagt, ich komme jetzt mit den heftigsten Beispielen, weil wenn, dann muss man das an den heftigen Dingen erklären. Ja, also es ist wirklich, wirklich schwer zu sagen. Ich habe so Theorien gehört, zum Beispiel, wo du sagst Hitler, dass zum Beispiel vielleicht Hitler sogar im vorigen Leben schon mal Napoleon war, hat schon so ähnliche Sachen gemacht. Und aber ich kann es alles nicht bestätigen, ich kann nur meine eigene Erfahrung sagen. Und wie gesagt, ich habe wirklich keine richtigen Erinnerungen an frühere Leben, deswegen Also diese Antworten sind mir unbefriedigend, die du sagst. Die sind mir genauso unbefriedigend wie die Antworten, die mir die Katholiken oder die evangelischen Christen geben. Ja, du bist wahrscheinlich relativ kritisch. Ja, weil das finde ich eine zentrale Frage. Ja, was glaubst du denn? Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht, ich stehe ratlos davor. Wenn es einen liebenden Gott gibt, darf dieser liebende Gott nicht seit Jahrtausenden, und seit Jahrtausenden gibt es Leid, unendliches Leid auf der Welt, darf er das nicht dulden? Ja, ich denke, das ist schwierig für dich, weil du hörst ja auch sehr viel. Und also die Sendung gestern habe ich angeschaut, die fand ich sehr gut, aber heute sind wieder traurige Geschichten. Und ich glaube, das ist sehr schwer, das was zu glauben. Also wenn man so viel davon konfrontiert wird. Also ich versuche auch, mich ein bisschen zu verschließen, zum Beispiel vor Nachrichten und so, weil Nachrichten sind oft negative Sachen, die gezeigt werden und so. Noch ein paar persönliche Fragen an dich zu dieser Religionsströmung, der du angehörst. Ja. Was ist für dich, wie beantwortest du für dich den Sinn des Lebens, den Sinn deines Lebens? Was ist das? Wir Christen sagen, um Mitarbeiter Gottes zu werden, aber ich selber, also quasi so ähnlich zu werden wie Gott, also zum Beispiel, dass er unbedingte Liebe hat. Also der liebt ja auch den Mörder. Also er liebt ja jeden Menschen gleich. Also und wie sagt man, mehr göttliche Liebe. Also ich liebe jemanden nicht und erwarte aber nichts, dass was zurückkommt. Sondern okay, ich gebe es einfach. Welche Gebote, welche zentralen Gebote sind für dich wichtig? Also ich finde die 10 Gebote gut. Die kenne ich ja schon lang. Aber wichtig ist auch, dass ich nicht versuche, andere Leute zu manipulieren oder ihnen meine Meinung halt aufzuzwingen, weil ich glaube, dass es richtig ist. Wenn jetzt jemand Christ ist, sage ich nicht, deine Religion ist irgendwie schlechter als meine oder so. Das heißt, du willst nicht missionieren? Nee, weil ich denke auch, dass wenn jemand Christ ist und damit zufrieden ist, das ist super. Also, ja. Du hast es gerade schon gesagt, du glaubst an die Wiedergeburten. Ja. Wie viel Mal glaubst du, dass eine Seele wiedergeboren wird? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es oft ist und dass man einfach was vergisst. Ich habe Geschichten gehört von kleinen Kindern, bis zu 2 Jahre oder 3 Jahre, dass die noch Erinnerungen haben, ziemlich stark. Und dann reden dann sowas, so zum Beispiel, Mama, als ich groß war, habe ich das und das gemacht. Und sagt die Mutter, was redest du, du bist noch klein und so. Wird denn irgendwann diese Kette der Wiedergeburten durchbrochen? Also wenn man das irgendwie erreicht hat, halt so ähnlich zu werden wie Gott, also mit diesen Eigenschaften und also die negativen Eigenschaften noch abgelegt hat, wie zum Beispiel Geiz oder Habsucht und so. Und dann kann man angeblich entscheiden, ob man nochmal auf die Erde will oder nicht. Oder ins Nirvana geht. Ja, so kann man das nennen. Also das, Himmel ist dann, oder, ja. Das ist dann die endgültige Auflösung der Seele im Nirvana. Also ich denke, man behält ihn noch, aber man ist halt näher bei Gott und bei anderen. Diese Wiedergeburten, das finde ich auch immer interessant bei den Buddhisten, wie die sich das vorstellen. Wie stellst du dir das vor? Ist das immer dasselbe Ich, was da wiedergeboren wird? Ja, das ist ganz schwer. Ich habe schon oft meine Gedanken geäußert in den Gruppen, wo wir uns treffen. Das nennt man Eckhart Car Center, also nicht irgendwie Tempel oder so, sondern Center. Und wie wird deine Frage nochmal? Ob das immer dasselbe Ich ist, das wiedergeboren wird? Ja, ich habe gesagt, dass ich kann es mir vorstellen, dass es Wiedergeburt gibt, habe ich gesagt. Aber ich habe gesagt, ich habe Angst davor, dass wenn ich wiedergeboren werde, alles nicht mehr weiß, was vorher war. Ja, und dann bin ich ja im Grunde sozusagen tot, also genau, weil ich nichts mehr weiß. Bist du nicht mehr ich? Das ist eine wichtige Frage im Buddhismus auch. Ja. Was wird denn da wiedergeboren? Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Also wenn man von Bewusstsein redet, es gibt ja auch verschiedene Stufen von Bewusstsein. Wir hatten gerade das Thema bewusstlos zum Beispiel. Oder ein höheres Bewusstsein. Und der Mensch ist auch oft durch den Verstand gesteuert. Aber die Seele würde die Dinge ganz anders machen. Die Seele ist halt, die gibt dir die Intuition oder die innere Stimme, die oftmal ist, die dann was sagt. Also du glaubst, das wahre Ich ist die Seele, die wir gar nicht weiter beschreiben können. Ja. Und diese Seele, die wir nicht weiter definieren können, die wandert immer von Leben zu Leben. Ja, die sagt manchmal, mach doch mal das. Also meistens eher leise, so als Intuition. Sprich mal die Person da an. Nee, das kann ich nicht machen. Wie wird er reagieren oder so? Sagt der Verstand, nee, das kann ich nicht machen. Aber ich respektiere, was du sagst. Ich bin nur, wenn ich sowas höre, immer so erstaunt, was Menschen sich alles so ausdenken. Ja, das ist eine gute Frage. Also Entschuldigung, eine Frage zum Schluss, sonst läuft die Zeit ein bisschen weg. Ja, okay. Habt ihr auch einen, ich sag's mal ein bisschen despektierlich, einen Guru, den ihr euer Führer ist in der Welt? Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also seit ungefähr 1980, also als ich geboren bin, ist der Harold Clamp und vorher war es der Paul Twitchell seit irgendwie 65 oder so. Und davor ist halt nicht so viel bekannt, weil die Religion geheim war, hieß es. Ja. Und es gab andere, die jetzt natürlich gestorben sind oder hinübergegangen sind, aber dennoch eigentlich da sind. Also man kann die auch spüren. Ah. Man kann davon träumen oder man kann die in sich spüren. Das kann man sich so vorstellen, wenn es jemand kennt, den Star Wars Film, wo doch eigentlich dieser eine ziemlich früh stirbt, dieser Obi-Wan. Mhm. Und trotzdem halt da bleibt, so als Energiekörper oder, ja. Also über Religionen zu sprechen ist komplex. Das kann man, haben wir gestern schon gemerkt, das kann man schwerlich nur in 10 Minuten machen. Und unsere gestrige Sendung hatte eine riesen Resonanz, sodass wir für nächstes Jahr planen, nochmal eine Sendung zum Thema Glauben zu machen. Offensichtlich interessiert euch das auch sehr. Ja. Dann vielleicht unterhalten wir uns dann nochmal etwas vertiefend. Ja, also allgemein spirituelle Dinge finde ich sehr interessant, wenn das bei dir das Thema ist. Ja. Das war, glaube ich, schon mal, mit besondere Fähigkeiten, eine Frau, die Tote spüren konnte. Ja, genau. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ja, ich bin froh, dass ich beitragen konnte. Als Äckist und uns das erzählt hast, dass es eben auch diese Glaubensrichtung gibt. Soll ich mal buchstabieren, wie das heißt? Ja, ganz schnell kannst du noch machen. Ja, also E-C-K-A-N-K-A-R. Okay, dann kann ja jeder mal ein bisschen googeln, was dahinter steckt. Okay. Alles Gute, Jan. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Eckist, das haben wir jetzt gelernt. Das gibt es also auch. Aber es gibt 100.000 Strömungen. Da kann man nicht alles wissen. Hier ist Maria und Maria ist 65. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Maria. Weswegen rufst du an? Ich bin dagegen, dass hier Politiker von der Bezirksvertretung Köln-Innenstadt Drogen wie Cannabis kontrolliert abgeben möchten und in der Innenstadt daraufhin ein Geschäft öffnen möchten. Ach so, ich verstehe. Das wird diskutiert in Köln. Nein, das ist von den Grünen und von den Piraten beschlossen worden und das soll jetzt beim Bundesinstitut für Arzneimittelsicherheit beantragt werden. Ja, das heißt, dann gäbe es in Köln so wie in Holland irgendwie einen kleinen Laden, wo man sich Haschisch kaufen kann. Genau. So, und da wärst du nicht dabei und würdest da nicht was kaufen gehen? Nein. Du auf keinen Fall. Nein, keinen Fall. Ich will es auch jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Das heißt, du bist da auf jeden Fall gegen. Kannst du es vielleicht netterweise begründen, Maria, warum? Ja, es wird hier bei uns, wo ich wohne in Köln, in einem Stadtteil, da wird seit 3,5 Jahren Cannabis, andere Drogen, Spritzen, alles konsumiert und verkauft. Mhm. Wir sind zu mehreren Personen hier in der Siedlung und kämpfen mit der Polizei dagegen und mit dem Ordnungsamt dagegen. Wir haben selber schon die Drogen gefunden, der Polizei übergeben. Mhm. Wir haben den Bezirksbeamten schon in der Stadt hier angerufen. Der hat sich hier die Gegend angeguckt mit etlichen Leuten von der Stadt Köln. Ja. Dann wurde das so abgetan. Ach, das ist ja nicht so schlimm. Hören Sie mal, wir haben keine Ruhe. Tag und Nacht. Das geht morgens früh schon um 9 Uhr los. Ja. Bis nachts um 3 Uhr. Ich glaube, ich kann dich mal fragen, in welchem Kölner Stadtteil das ist? Pfingst, okay. Nun muss man ja unterscheiden zwischen den weichen Drogen und den harten Drogen. Und der Plan, dass es hier so ein Lädchen geben könnte, eventuell wie in Holland, dort werden ja nur weiche Drogen verkauft. Also kein Heroin oder Kokain oder dergleichen. Das ist hier klar. Aber von Cannabis gehen sie ganz schnell auf die harten Drogen. Ja, das ist so eine Theorie. Nein, das ist keine Theorie. Ich kenne zwei Leute, die sind von Cannabis auf harte Drogen und verstorben. Und meine älteste Tochter hat Gott sei Dank nach einem Jahr aufgehört, nachdem der Arzt ihr gesagt hat, sie möchte es aufhören, sonst wird sie nicht lange leben. Also, ich gehe dann. Daraufhin ist sie so krank geworden, dass sie heute Kleidergröße 152 mit 42 Jahren trägt. Ich verstehe, Maria. Das war so ein bisschen salopp gesagt mit der Theorie. Du hast natürlich recht, es gibt für viele Menschen, die harte Drogen konsumieren, war Haschisch eine Einstiegsdroge. Ganz klar, da hast du recht. Aber es gibt auch viele Tausende, für die das eben keine Einstiegsdroge ist, die ganz normal damit umgehen können, so wie man auch mit Alkohol umgehen kann. Dann müsste man Alkohol auch verbieten. Ja, müsste man. Ach, so weit gehst ist du. Ist auch verboten. Nur, es gehen große Jugendliche hin und kaufen dann für die Kleinen, die Jugendlichen, auch die Alkoholflaschen. Ja. Wird ja hier auf dem Hof auch verkauft, ja, oder getrunken, ne? Vor allen Dingen ist hier ein Spielplatz der Stadt Köln. Mhm. Da finden die Eltern Spritzen. Die finden, wir haben Drogen gefunden und. Mhm. Es tut sich nicht. Mhm. Das ist natürlich, da gebe ich dir recht. Und das ist nicht nur in Pfingst. Das ist auch nicht nur in Köln ein Problem. Das, ja. Das haben wir in Berlin, in Hamburg, haben wir das auch, in Hannover. Ich meine, Gott sei Dank, der Vermieter hat das Anfang des Jahres unser Gelände abgezäumt, sodass sie uns, weil die sind uns ja auch hier in die Wohnung gestiegen, ne? Haben mir zum Beispiel vor 2 Jahren im Dezember Handygeld geklaut und die ganzen Stangen Zigaretten geklaut. Das waren Drogenabhängige? Ja. Mhm. Also bist du, weil du nun auch vor Ort die schlechten Erfahrungen machst, bist du für eine harte Haltung? Und auf eine harte Haltung. Und auf keinen Fall für eine Legalisierung? Nein. Ja, klarer Standpunkt. Aber nochmal eine Frage zu dem Alkohol. Meinst du das wirklich ernst, dass man dann Alkohol generell auch verbieten sollte, dass man auch als Erwachsener, dass man es nicht mehr kaufen kann? Nein, das nicht. Aber die Erwachsenen sollen doch den Alkohol zu Hause trinken und nicht auf der Straße oder nicht in der Bahn. Mhm. In der Bahn wird Alkohol getrunken, im Bus wird Alkohol getrunken. Ich habe letzte Woche in der Bahn, bin ich in die Stadt gefahren, so ja, ein Pärchen gesehen, die hatten einen Spiegel auf der Beine und da haben sie sich die Drogen mit der Rasierklinge zusammengetan und haben das dann durch die Nase gezogen, wo die Leute daneben sitzen. Mhm. Ich kann das ist doch nicht normal, sowas. ich kann deine Empörung verstehen. Ich muss dir auch recht geben, dass mir das auch ziemlich auf den Senkel geht, dass alle Leute mit Bierflaschen rumlaufen draußen. Ja, ja. Und das ist ja noch das Harmlose von dem und Ganzen. Vor allen Dingen, wenn Sie hier die Drogensüchtige ansprechen, Sie möchten doch bitte woanders hin. Hier spielen Kinder, hier wohnen Leute, hier ist kein Park, wo Sie sich aufhalten können. Da werden die ja noch frech mit. Halt die Schnauze, du Nazi-Sau. Oder du Hure oder du Nutte. Sowas muss man sich von denen anhören. Das ist ja nur eine schlimme Provokation und eine schlimme Beleidigung. Wie reagierst du darauf? Ich habe schon auf diese Beleidigung eine Anzeige gemacht. Die ist aber niedergeschlagen wie geringfügig. Und dann steht man wieder doof da. Ja. Mhm. Und wir haben hier hauptsächlich viele Ausländische mit Doja wohnen. Die haben Angst. Mhm. Verstehe. Kommen zwar welche zu uns, zu der Nachbarin, das ist auch eine Rentnerin, und zu mir und sagen uns das. Und die rufen auch die Polizei an, aber die haben Angst, denen was zu sagen. Glaube ich. Ich habe im Bekanntenkreis einen, das fällt mir gerade ein, während wir uns hier unterhalten, einen Fall erlebt, da hat ein kleines Kind, da war die Mutter mit dem Kind auch in Köln, auf einem Spielplatz. Und da waren vorher oder irgendwann auch Drogenabhängige gewesen und haben die Spritzen im Sand liegen lassen. Und ein Kind hat sich mit so einer Spritze verletzt. Ja. So, und da war großes Theater, Klinik und Blutuntersuchung und alles Mögliche. Also da gebe ich dir völlig recht, das sind keine Zustände, so darf es nicht sein. Ja, sowas finden wir ja hier auch. Ja, das glaube ich, so hast du es gerade gesagt. Also, liebe Maria, wenn die Polizei kommt, ne? Ja. Die schmeißen die Drogen oder die Spritzen hinter sich in die Gestrüpps oder verstecken die in die Gestrüpps. Wenn wir das sehen, dann geben wir der Polizei den Tipp, ne? Ja. Und die Polizei hat das schon mehrmals gefunden. Mhm, ja. Also, Volkes Stimme von Maria, auf jeden Fall ein klarer Standpunkt. Wir haben es gerne weitergegeben, Maria. Und vielleicht gibt das ja doch dem einen oder anderen Entscheidungsträger ein wenig zu denken. Das hoffe ich. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich. Gut, Sie machen eine sehr gute Sendung. Ich höre dich jeden Abend, seitdem ich ein Zapp bin. Dankeschön und schöne Grüße hier von Köln nach Köln. Ja, danke. Tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr uns in Wien oder in München oder auf Rügen zuhört und ich sagte gerade zu Maria tschö. Das sagen wir hier in Köln. Wir sagen nicht Schuss, wir sagen tschö. Das ist Kölsch. Hier ist Anna. Anna ist 26. Guten Morgen, Anna. Ja, hallo. Hallo Anna, und was geht's bei dir? Es geht darum, dass ich Angst vor meiner beruflichen Zukunft habe. Das mag vielleicht erstmal etwas seltsam klingen, weil ich Physikstudentin bin. Oh, das ist doch ein tolles Studium. Ja. Ich glaube, mit großen Zukunftschancen, oder? Das war auch der Grund, warum ich mich für dieses Studium entschieden hatte, weil ich dachte, ja, damit kriegst du auf jeden Fall einen Job. Weißt du was, Anna? Zur größten Not wirst du Bundeskanzlerin irgendwann. damit habe ich auch immer gescherzt. Ja, jedenfalls stehe ich kurz vor dem Abschluss. Mhm. Ich plane im Frühjahr fertig zu werden mit meiner Masterarbeit. Mhm. Und ich beschäftige mich seit ungefähr 2 Jahren schon damit, was ich eigentlich später machen möchte, also seit meinem Bachelor. Was kann man denn? Ich bin da gar nicht bewandert. Ich habe nur großen Respekt vor Leuten, die Physik und Chemie studieren, weil ich schon weiß, was das bedeutet. Was kann man da so machen? Ja, das finde ich ist eine Sache, die eigentlich mehr durchsickern sollte und dass sich die Leute, bevor sie mit dem Studium anfangen, sich auch damit beschäftigen. Es gibt halt so 3 hauptsächliche Bereiche. Einmal an der Uni bleiben, also Forschung betreiben, Doktor machen, vielleicht irgendwann Professur. Mhm. Gut, das können nur ganz wenige. Ja, genau. Mhm. Also Doktor machen doch recht viele. Mhm. Ich glaube so 60-70%. Mhm. So viele? Ja, also der Doktor wird schon gerne. Ja, das ist schon klar, aber so viele können ja nicht letztendlich an der Uni bleiben dann hinterher. Nee. Mhm. Ja, okay. Und weiter? Ja, der andere große Bereich ist Industrie, also dass man sich dann von der Uni abkapselt und irgendwo in eine Firma geht, die Forschung Bauteile herstellt oder Geräte. Ja. Zum Beispiel auch die ganzen Geräte, die ich jetzt im Labor benutze. Sowas muss ja auch irgendwie konstruiert werden. Ja, aber da gibt es doch wahrscheinlich irrsinnige Potenziale für die Zukunft, dass man da was machen kann. Ja, die Potenziale gibt es. Die Sache ist nur die, dass mich das überhaupt nicht reizt. Ach so, was reizt dich und was interessiert dich denn besonders? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht so genau. Ach so, du weißt es nach dem Studium, weißt du noch nicht? Ich weiß es nach dem Studium genau nicht so genau. Ja. Es gibt halt nur, sag ich mal, gesellschaftliche Themen, die mich interessieren. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich da irgendwie mich einbringen kann als dann Physikabsolventin. Gesellschaftliche Themen, das heißt ein ganz anderer Bereich. Interessiert dich? Ja, also mich interessiert vor allem Nachhaltigkeit, sag ich mal, landwirtschaftlichen Thema, in sozialen Thema, im globalen Thema. Ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel, mir fällt gerade Greenpeace ein, dass Greenpeace bestimmt auch Physiker beschäftigt, weil es geht um Atomenergie, Energiekonzepte und weiß ich was, da braucht man doch Fachleute. Und da hättest du vielleicht alles in einem Bereich gebündelt. Ja, ich unterstütze auch Greenpeace, muss ich so sagen. Und ich habe da auch schon mal geguckt, wie das denn überhaupt ist mit bei Greenpeace arbeiten. War jetzt nur so eine Idee, die mir spontan eingefallen ist. Ja. Hauptsächlich sind das eher Aktivisten und dann ein paar wenige Leute, die das alles dann dokumentieren. Oh, okay, aber es gibt doch wahrscheinlich eine Unzahl von Umweltinstituten. Ich weiß es nicht. Also wenn du da mal, du hast wahrscheinlich auch schon viel dich informiert. Ja, ich suche im Internet dann sind halt die üblichen Stichworte halt eine Physiker, Absolvent, Stellenanzeigen. Mhm. Und meistens kommen eben diese ganzen Industrieberufe oder halt noch die dritte Sparte, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, Unternehmensberatung. Ja gut, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht dein Ding ist. Absolut nicht. Absolut nicht. Nee, ich habe schon verstanden, das muss irgendwas Gesellschaftliches, vielleicht irgendwie gesellschaftskritisches sein. Deswegen war ich bei Greenpeace oder bei irgendwelchen alternativen Instituten, Forschungsprojekten. Ja, das sind wieder die Forschungsinstitute. Für Forschungsinstitut muss man halt dann auch den Doktor machen und dann quasi in diesem Forschungsbereich tätig sein. Dann mach doch, wenn du das finanziell leisten kannst, promovier doch noch und hast dann noch ein bisschen Luft, dich zu erkundigen und zu suchen. Ja, das raten mir viele Leute, dass ich auch noch den Doktor mache. Keine Lust mehr. Aber ich habe jetzt das ganze Studium schon so viel Stress gehabt, das reicht mir für mein ganzes Leben. Naja, kann ich auch verstehen. Dass man dann irgendwann sagen, jetzt ist Schluss, das war's jetzt. Vielleicht, Anna, du bist sehr jung noch. Mach das Studium zu Ende. Und gönn dir. Ja, das meine ich sowieso. Ja, na klar, das sowieso. Das meine ich jetzt, das auf jeden Fall. Und gönn dir danach doch einfach mal so ein Jahr, wo du einfach mal so ein Lebensorientierungsjahr dir gönnst. Kannst ja ein bisschen jobben, ja. Jobben nebenher. Ich finde das nicht schlecht. In deinem Alter kann man sich das noch wirklich gönnen, finde ich. Leisten. Ja, das habe ich auch unbedingt vor. Also ich plane mein Verlauf erstmal so ein, dass ich quasi meine Arbeit abgeben kann, aber noch das Semester Studentin bleiben kann, dann ein paar Monate Zeit habe und erstmal nichts tun kann. Ja. Damit ich auch ein bisschen Luft bekomme. Aber trotzdem ist da halt die Sorge, wo lande ich im Endeffekt? Und ich glaube, werde ich damit glücklich. Ich glaube, es wird gut werden. Ich sag dir, wenn du erstmal aus der Studienmühle raus bist und die Seele hast baumeln lassen, vielleicht im Ausland bist, kommst du auf ganz andere Perspektiven für dein Leben. Und wenn jemand noch eine tolle Idee hat, soll er es uns mailen und wir reichen es an Anna weiter, okay? Ja, das wäre total Die Sendung toll. Ist gleich vorbei. Alles Gute und viel, viel Glück beim Studium, beim Abschluss. Ja, danke schön. Tschüss, Anna, ciao. Tschüss. In der Technik, Dennis Eickmeier. Morgen 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht, tschüss.